erinnere mich manchmal daran, als ich noch jung war. Mein Leben bestimmte nicht ich, sondern die Drogen, die ich damals nahm. Heute sind mir viele Dinge, nur damals waren sie mir noch nicht klar. Heute sind meine Gedanken klar. Ich weiß, wie es dazu kam. Es änderte sich mein Schicksal, als ich die Drogen nicht mehr nahm. Ich war wie im Traum, ich war eigentlich total lahm. Mein Leben anzupacken, dem ich früher abfackten, sehe ich heute mit anderen Augen. Mit klarem Blick erkannte ich, ich würde zu etwas taugen. Ich erkannte die Dinge, die mir mal den Verstand wegraubten. Heute hab ich meinen Stolz, den wird mir niemand mehr wegnehmen. Ein Trick würde ich verpassen, wird sie lähmen. Ich rede von denen, die mich mal auslachten, die meine Schwächen ausmachten, um sie gegen mich zu verwenden. Ich werde keine Sekunde mehr mit Drogen vergeuden. Ich werde mein Leben vergolden. Zu wichtig ist mein Leben, etwas Höheres mit auf meinen Wegen. Wie ein Segen begleitet mich Kraft von denen, die sich darüber freuen, wenn ich mal lach. Ja, von wegen. Ich erinnere mich manchmal daran, als ich noch jung war. Mein Leben bestimmte nicht ich, sondern die Drogen, die ich damals nahm. Heute sind mir viele Dinge, nur damals waren sie mir noch nicht klar. Heute sind meine Gedanken klar. Ich weiß, wie es dazu kam. Es änderte sich mein Schicksal, als ich die Drogen nicht mehr nahm. Ich war wie im Traum, ich war eigentlich total lahm. Mein Leben anzupacken, dem ich früher abfackte, sehe ich heute mit anderen Augen. Mit klarem Blick erkannte ich, ich würde zu etwas taugen. Ich erkannte die Dinge, die mir mal den Verstand wegraubten. Heute hab ich meinen Stolz, den wird mir niemand mehr wegnehmen. Ein Tritt würde ich verpassen, wird sie lähmen. Ich rede von denen, die mich mal auslachten, die meine Schwächen ausmachten, um sie gegen mich zu verwenden. Ich werde keine Sekunde mehr mit Drogen vergeuden. Ich werde mein Leben vergolden. Zu wichtig ist mein Leben, etwas Höheres mit auf meinen Wegen. Wie ein Segen begleitet mich Kraft von denen, die sich darüber freuen, wenn ich mal lach. Ja, von wegen.